Kapitel 6, Übung A10. Hören Sie die Wörter. Der Koffer. Der Rucksack. Die Reisetasche. Die Handtasche. Die Badehose. Der Anzug. Die Jeans. Das Hemd. Das T-Shirt. Die Turnschuhe. Die Regenjacke. Die Socken. Der Schlafanzug. Der Bikini. Der Rock. Die Bluse. Der Pullover. Die Absatzschuhe. Die Strumpfhose. Das Nachthemd. Das Kleid. Die Hose. Der Mantel. Das Geld. Der Pass. Die Sonnencreme. Die Kreditkarte. Der Fotoapparat. Das Handy. Der Laptop. Der Führerschein. Das Aspirin. Die Sonnenbrille. Der Regenschirm.